Ja, vielleicht wäre die einfachste Möglichkeit, den Rahmen außerhalb zu platzieren, dass der Bezug dahin kommt. Weil in der Firma selber kann ich mir das aus meiner Erfahrung, die ich habe, nicht vorstellen. Weil die wird unterbunden. 5 Minuten Rauchpause zur vollen Stunde. Mhm. Und verlang mal jemanden, der jetzt wirklich 10 Stunden am Telefon war, sagen, komm, wir treffen uns nochmal und reden nochmal drüber. Also die meisten sind wirklich satt. Ja. Mhm. Und wenn außerhalb im Rahmen sowas organisiert wird, wo dann wirklich auch zu sagen, okay, außerhalb von der Firma, da ist mein Schutz gewahrt, eben den Druck zu kriegen. Ja. Und ich beziehe mich und hole mir alles, was ich brauche, liefere Informationen, kriege Informationen oder so, das wäre vielleicht eher was. Aber ich habe das halt aus dem traditionellen Bereich im Betrieb, eine Institution, die sich gewerkschaftlich organisiert, das kann ich mir schwer vorstellen, und das war halt mein erster Ansatz, der platziert ist. Kurz nochmal kommen. Ja, ich meine, es gibt historisch, wie du ja schon gesagt hast, wirklich Beispiele, zum Beispiel Tagelöhner organisieren oder Werftarbeiter, die ja auch genau von demselben ausgeht, dass man sich von Tag zu Tag an jemand anderen. Und gerade die Werftarbeiter waren ja historisch tatsächlich sogar die kämpferischste. Oder was du gesagt hattest, diese Lastkraftwagenfahrer, zum Beispiel in Amerika, der UPS-Streik war einer von der erfolgreichsten in der letzten Zeit. Und da ist ja im Grunde jeder Lastkraftwagenfahrer zunächst mit sich allein. Wie du ja gesagt hast, ist er zum Teil sogar Eigentümer, wird aber vom Dispatcher und so weiter, also von dem Disponenten, der ihn rumhetzt, nicht anders behandelt als jetzt du in deinem. Und trotzdem ist es gelungen, gerade diese Leute zum Teil eben über ihre berufliche Kommunikationsmittel, nämlich dass sie ihre Funks und ihre Handys als Kontakt- und Zusammenschlussmittel verwendet hatten, gerade zu erfolgreichen Streiks zu bringen. Also das ganze Problem ist tatsächlich, wie das, ich glaube, man kann nicht sagen, es geht nur außerhalb oder nur innerhalb, sondern wie Sammelpunkte gäbe, wo man unter Umständen außerhalb einen Sammelpunkt macht und dann sich vornehmen würde, in den einzelnen Senders diese Forderungen durchzusetzen oder so. Ja, ich hätte jetzt auch nur noch ein kurzes Beispiel, das ist irgendwie dieses klassische Beispiel von Arbeitermacht, irgendwie die Fabrik, was ich in den 70ern oder so, da war ja auch keine super einheitliche irgendwie Struktur, die Leute da standen auch irgendwie 10 Meter voneinander entfernt am Fließband, die hatten auch ähnliche Auflagen von wegen irgendwie, wenn sie überhaupt Pause hatten, waren sie glücklich, die Leute konnten sich auch nicht verständigen, weil viele Arbeitsmigranten da waren. Also auch in der Situation war es ja auch nicht so, dass irgendwie da die Einheit da wäre, die jetzt im Postfaschismus irgendwie wieder kaputt gemacht wird. Also auch da gab es das nicht. Und diese Einheit ist dann auch erst zustande gekommen, wenn dann an gewissen Punkten angefangen wurde zu kämpfen, sage ich mal. Also es ne, war nicht so, wie man das irgendwie in klassischen gewerkschaftlichen Vorstellungen hat. So erst muss die Einheit da sein und dann irgendwie kann gekämpft werden, sondern oft ist es halt umgekehrt, dass es erstmal von kleinen Gruppen ausgeht und sich so eine Einheit erst im Kampf auch dann herstellt, wenn es denn so ist. Ja. Ich habe deinen Namen vergessen. Falk. Falk. Also, weil jetzt, na, wir haben jetzt quasi gesagt, auch da kann man was machen. Ich meine, deine Erfahrung ist, da kann man nichts machen. Das deckt sich zum Teil mit der Erfahrung, die wir haben in bestimmten Callcentern, wo zum Beispiel die Bedingungen so waren, dass man gar nicht reden kann. Ne? Also, dass durch die Anzahl der Calls und die Pausenregelung, die Schichtregelung und so weiter und dann nochmal ne, nur 20 Stunden und manche da, dass irgendwie gar keine Diskussionen zustande kommen. Das sind natürlich erstmal schlechte Bedingungen. So, das, ne, das wollte ich jetzt nur sagen, weil das heißt zwar klar, man kann sich das anders überlegen und so, aber auch nochmal, also trotzdem auch gibt es auch in Callcentern, wo die Bedingungen nicht ganz so extrem vielleicht sind, aber auch schwierig sind, schon versuche auch immer wieder eben diese Kommunikation herzustellen. Also so, wir haben manchmal das Problem, gerade wenn Leute so sich erzählen, in meinem Callcenter so und so, dass dann oft gar nicht auftaucht, dass natürlich die ganze Zeit die Leute sich auch dagegen wehren, also gegen diese Geschichte irgendwie, ich darf nicht mit anderen reden und ich muss immer dasselbe sagen zum Kunden und die Maschine überwacht mich oder so. Das hört sich dann erstmal so martialisch an oder alles ist kontrolliert. Natürlich finden die Leute immer wieder Wege. Also ich war überrascht, ja, wie offen dann da auch irgendwie Computer zum Absturz gebracht werden und was weiß ich, oder einfach Leute die Pause überziehen, weil sie einfach sagen irgendwie, also ich rauche jetzt meine Zigarette zu Ende so, oder Also einfach diese totale Kontrolle, die ja vor etlichen Jahren auch bei der Fabrik immer so unterstellt wurde, ne? Also so Fließband, da kannst du ja dann nichts mehr tun, weil alles irgendwie ist vorgeschrieben und die stehen da mit Stoppuhr und so. Das heißt nicht, dass trotzdem nicht, sag mal, diese alltäglichen Sabotageformen oder wie man das nennen, auch stattfinden. So. Und da geht es dann eben, du kämpfst dann darum, irgendwie du gehst in die Schicht und denkst irgendwie, irgendwas muss ich heute bringen, und dann ist halt genau diese halbe Stunde Pause, die du da hinkriegst, oder das Gespräch mit einer und drei Calls irgendwie nicht annehmen oder so, das ist dann eben das bisschen, was dich da noch hält. Also so Situationen habe ich auch erlebt. Also,